Koljas Briefe. Hörspiel von Adolf Schröder. Kommen Sie näher. Setzen Sie sich. Ich habe Tee zubereitet. Trinken Sie den Tee mit Milch und Zucker? Sie trinken doch Tee mit mir. Es war in der ersten Nacht, die ich in eurem Haus verbrachte, dass ich von dir träumte. Obwohl ich dich bei meiner Ankunft nur flüchtig gesehen hatte, du standest im Türrahmen zum Esszimmer, als ich durch die Diele zur Kellertreppe geführt wurde. Von deinem Bruder, der mich, als wollte er verhindern, dass ich den Eindruck gewinne, ich würde abgeführt, nur leicht und fast zärtlich am Arm hielt. Ich war mir hinterher nicht sicher, ob ich dich wirklich wahrgenommen oder ob sich dein Bild fast gegen meinen Willen in mein Gedächtnis gedrängt hatte, so dass ich es im Traum deutlich vor mir sah. Die Handlung des Traumes hatte ich am nächsten Morgen vergessen. Geblieben ist das Licht, das den Traum erhellte, der Klang deiner Stimme, nur der Klang, nicht die Worte, die du sprachst. Was sagtest du zu mir? Und der Geruch nach verbranntem Papier, der mich aufwachen ließ. Was haben wir verbrannt? Meinen Pass? Inzwischen sind Tage oder sind es schon Wochen vergangen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Tag und Nacht dir gleich sind, dass ich nur noch das Licht der Glühbirne an der Decke und das Schwächere der Nachttischlampe wahrnehme und allmählich vergesse, dass das Licht auch wärmen kann, dass es auf der Haut brennen und Schatten werfen, dass es untergehen kann. Und morgens am Horizont wieder aufleuchten. Was ein Versprechen? Ich habe über Sie Erkundigungen eingezogen, bevor ich Sie angerufen habe. Seien Sie nicht gekränkt, ich muss das tun. Sie werden es später verstehen. Sie müssen mich entschuldigen, ich kann nicht lange sitzen. Ich bin alt, es ist doch Rücken. Stört Sie nicht, wenn ich herumgehe? Sie sind Rechtsanwalt, haben vor 3 Monaten Ihre eigene Kanzlei eröffnet und haben wenig zu tun. Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Sie sind mit einer Tierärztin verlobt und in Ihrer Freizeit lieben Sie es, am Ufer des Flusses zu sitzen. Ich habe für diese Information bezahlt, was keine Garantie ist, dass sie stimmen. Sie werden sich fragen, was ich von Ihnen will. Eine alte Frau in einem Altersheim. Ich kann mich nicht beklagen, ich werde hier gut behandelt mit einer gewissen Flüchtigkeit, die ich schätze. Nein, keine Erbschaft. Unser Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wurde zerstört in einer Bombennacht. Es wurde nicht wieder aufgebaut. Jahre später verkauft meine Eltern das verwüstete Grundstück Jetzt stehen dort Reihenhäuser mit kleinen, abgezirkelten Gärten. Die Bombe zerstörte das Haus bis in das Fundament. Ein Jahr später war der Krieg zu Ende. Hier ist jetzt noch oft in den Nächten, gleich, ob ich schlafe oder nicht, das Heranfliegen der Flugzeuggeschwader. In der zweiten Nacht kam dein Bruder zu mir hinunter. Er klopfte leise an die Tür, als wäre ich ein Gast, den er nur ungern stören wollte. Ein willkommener Gast. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ein falsches Wort, ein Geräusch, der Lichtschein durch die Verdunkelung des Kellerfensters mich verraten könnte. Und nicht nur mich. Euch alle. Auch dich, deren Namen ich damals noch nicht kannte. Dein Bruder setzte sich mir gegenüber auf den Stuhl. Ich saß auf dem Bett und musste mich gegen die Versuchung wehren, mich auf dem Bett auszustrecken und die Augen zu schließen, als würde mich die Unterhaltung, das den Worten vorhergehende Denken und ihr Aussprechen, das Aufnehmen der Worte, die der andere, dein Bruder, sagte, freundlich, leise, fast flüsternd, wir bis zur Erschöpfung anstrengen. Vielleicht nur, weil ich mich plötzlich an den Traum erinnerte, fragte ich ihn nach deinem Vornamen. Und er sagte ihn mir. Im gleichen Augenblick wurdest du für mich gegenwärtig. Warst nicht mehr nur ein Traumbild und wurdest lebendig in mir, als hätte ich dich in diesem Augenblick geboren. Da sie so jung sind, könnten Sie mein Enkel sein? Ich habe keine Kinder, ich habe nicht geheiratet. Nach dem Krieg gab es keine Männer, die mir gefielen. Ich lebte bei meinen Eltern, bis sie starben. Danach war ich allein. Allein sein, das heißt, seinen Erinnerungen ausgeliefert sein. Ich werde Ihnen einen kleinen Imbiss bringen lassen. Tun Sie mir den Gefallen, essen Sie was mit mir. Ich werde Ihren Besuch angemessen honorieren. Natürlich werde ich ihn angemessen honorieren. Bevor ich dich zum zweiten Mal sah, lernte ich deine Eltern kennen. Dein Bruder kam zu mir hinunter. Es war der zweite Tag oder der dritte Tag. Ich hatte viel auf dem Bett gelegen und gegen die Decke gestarrt. Nur an der Unruhe in meinen Gliedern, einem Ziehen und Zerren in den Muskeln, einem Kribbeln unter der Haut, gegen das auch das Kratzen nichts half, bemerkte ich, dass die Zeit verging. Ich hatte die feinen Risse im Putz der Decke verfolgt, ihre zufälligen oder nicht zufälligen Biegungen, mir Hakenschlagen, ihre Windungen, die oft abrupt abbrachen. Ich hatte auf jedes Geräusch gelauscht, das zu mir hinunterdrang, und es begrüßt, als würde es mir eine Botschaft übermitteln. Das Knarren der Treppenstufen, wenn jemand, einer von euch, in den Keller kam um etwas heraufzuholen. Das Knirschen im Kies, wenn jemand, einer von euch, draußen im Garten am verdunkelten Kellerfenster vorbeiging. Auch das Aufheulen der Sirenen hörte ich, und es erfüllte mich mit Genugtuung. Dein Bruder bat mich, mit nach oben zu kommen. Die Fenster seien verhängt, kein Fremder sei im Haus, und um diese Zeit sei es unwahrscheinlich, dass noch ein Besucher käme. Ich fragte ihn, wie spät es sei. Er sagte, es sei schon nach Mitternacht. Ich fragte ihn, welcher Wochentag es sei. Er sagte, es sei Donnerstag. Als ich mit deinem Bruder euer Wohnzimmer betrat, saßen deine Eltern an dem Tisch vor dem verdunkelten Fenster, und ich bemerkte sofort deine Abwesenheit. Während deine Eltern freundlich mit mir sprachen, leise, vielleicht auch um die Angst in ihren Worten zum Schweigen zu bringen, versuchte ich, ein Lebenszeichen von dir im Zimmer zu entdecken. Einen vergessenen Handschuh von einem Stuhl, eine Fotografie auf dem Bücherregal, eine Fußspur in dem Teppich. Als deine Mutter mich fragte, was ich noch benötigen würde, wagte ich nicht, nach einem Bild von dir zu fragen, bat stattdessen nur um Notenhefte und musste mich gegen das Gefühl wehren, es wäre ein Verbrechen, noch am Leben zu sein. Rauchen Sie? Ich habe es mir auch im Alter nicht abgewöhnen können. Stört es Sie? Wie viele Frauen, die nicht geheiratet haben, bin ich Lehrerin geworden. Ich gab Nachhilfeunterricht und Klavierstunden. Ich war keine ausgebildete Musiklehrerin, doch mein Können reichte aus, um Schüler zu haben. Langweilig Sie. Nehmen Sie es in Kauf, weil ich die Zeit, die Sie mit mir verbringen, bezahle? Erinnere mich an einen Mann, der zu mir kam. Als ich ihn fragte, warum er im Alter noch mit dem Klavierspielen anfangen wolle, gab er mir eine Antwort, die ich nicht vergaß. Ich brauche etwas, worauf ich mich verlassen kann, sagte er. Verstehen Sie? Der Mann hieß Bronski, ein polnischer Name. Eine Fliege hat sich in meinen Keller verirrt. Zuerst störten mich ihre Fluggeräusche, die nur verstummten, wenn sie sich für kurze Zeit, oft nur für einen kaum messbaren Augenblick auf dem Fensterbrett, an der Decke oder auf meiner Haut niederließ. Dann gewöhnte ich mich an ihr verwirrendes Summen, das sie im Zickzack durch den Raum zog. Jetzt versuche ich, sie zu füttern, lege ihr Brotkrumen auf den Tisch und lasse sie von meiner Spucke trinken. Sie wollen gehen. Ich verstehe. Sie können mein Badezimmer benutzen, die Tür rechts im Gang. Ich werde Ihnen ein frisches Handtuch geben. Es macht keine Umstände. Einmal in der Woche wird meine Wäsche abgeholt und gewaschen. Ich habe keine Arbeit damit. Lassen Sie sich Zeit. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Hatte er Angst vor mir? Damals? In seinen Augen konnte ich sie nicht erkennen. Auch nicht in seinen Worten. Wenn wir uns ansahen, fiel sie von uns ab. Die Heimlichkeit. Wir glaubten, allein auf der Welt zu sein. Wenn nicht allein, so doch verborgen vor allen. Aber ich spürte es immer. Die Fremdheit, die ihn umgab, tief unter uns, viel tiefer als der Keller, in dem wir uns sahen. Was für ein Kind er war. Als ich ihm den Spiegel brachte, schaute er unaufhörlich hinein, als müsste er sich vergewissern, dass er noch da war. Kommen Sie. Setzen Sie sich auf den Sessel. Er ist bequemer. Als junge Frau hatte ich ein eigenartiges Erlebnis. Sie haben einen Hund. Sie haben doch einen Hund. Sicher gehen Sie mit ihm auch in den Park. Ich war im Park damals. Ich saß auf einer Bank. Die Menschen, die vorbeigingen, sahen mich an. Ich empfand ihre Blicke als streng und abweisend. Natürlich war es Einbildung. Ich glaube, ich war eine sehr überspannte junge Person, die mir im Alter fremd geworden ist. Immer mehr Menschen gingen an mir vorbei. Und alle sahen mich an. Streng, abweisend. Schließlich stand ich auf. Ich hatte das Gefühl, ich durfte auf dieser Bank nicht sitzen. An der Rückenlehne stünde ein Schild, nicht sichtbar, aber vorhanden. Auf dem stand, es wäre für mich verboten, auf dieser Bank zu sitzen. Lächerlich, gewiss. Aber als ich aufstand und fortging, fühlte ich mich leichter. Das wird das Essen sein, das ich bestellt habe. Als wir zum ersten Mal alleine waren, als dein Bruder, mit dem du in den Keller gekommen bist, sich zurückzog, als hätte er gespürt, was wir beide noch nicht gespürt hatten. Ein Einverständnis, das noch nicht geboren war. Erzählte ich dir von Jacobi. Ich weiß nicht, warum ich es tat. Aus Verlegenheit? Oder aus Angst? Zwischen uns könnte eine Stille entstehen, die ich noch nicht ertragen konnte. Wahrscheinlich ist Jacobi tot. Ich erzählte dir von den Donnerstagen, an denen ich zu ihm ging, um ihm zu zeigen, was ich in der Woche geschrieben hatte, nachts. Als müsste meine Arbeit von Anfang an im Dunkeln stattfinden, im Verborgenen, in der Höhle der Nacht. Jedes Mal hatten meine Hände gezittert, wenn ich Jacobi die Notenblätter gab, die er in das Licht der Stehlampe hielt. Sie betrachtete, als würde er ein aufgespießtes Insekt betrachten, bevor er aufstand und zum Klavier ging. Während er spielte, schämte ich mich. als stünde ich nackt vor ihm. Aber Jacobi lächelte. Wir redeten. Lang. Bis zum Morgen, an dem ich nach Hause ging, als ein freier Mann. Du hast mir zugehört. Es war, als hättest du durch dein Zuhören Jacobi wieder lebendig werden lassen. Stellen Sie das Tablett bitte auf den Tisch. Danke. Kommen Sie. Setzen Sie sich an den Tisch. Ich hole den Wein. Sie trinken noch ein Glas Wein? Würden Sie bitte die Flasche öffnen? Ich schenke Ihnen ein. Ich gehe noch oft in meinen Träumen durch das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich könnte Ihnen einen Grundriss zeichnen, vom Keller bis zum Dach. Ich weiß noch die Zahl der Stufen, die in den ersten Stock führten. In dem Zimmer, das zum Garten hinausging, saß ich und habe gelesen stundenlang. Das Fenster stand offen. Vom Garten her drangen die Gerüche des Sommers zu mir. Ich weigerte mich, die Bücher bis zum Ende zu lesen. Ich hatte Angst, die Menschen würden sterben. Ich glaubte an meine Kraft, die Menschen am Leben zu erhalten, wie alle Kinder, wenn ich es nur wollte. Ich war viel allein. Warten Sie, ich schenke Ihnen Wein nach. Oft schlich ich mich in den Keller. Dort war es dämmerig und kühl im Sommer. In jeder Ecke konnte eine Gestalt hocken, mit der ich reden konnte. Ich fürchtete mich nicht, auch nicht im Winter, wenn es dort unten kalt war. Und der Geruch der Äpfel, die mein Vater auf Regalen aufbewahrte, mich an den Herbst erinnerte. Warum hatte ich das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, als du zur Tür gingst und ich wieder alleine war? Warum fiel mir erst dann ein, was ich hätte sagen müssen, damit du bleibst? Ich sagte es, als du die Tür geschlossen hattest, sprach es aus, als könntest du es noch hören. Durch die geschlossene Tür. An diesem Abend habe ich begonnen, Striche in den Putz der Wand zu ritzen. Neben meinem Kopfkissen. So dass ich sie sehen kann, bevor ich einschlafe. Für jeden Tag, der zu Ende geht. Ohne eine Spur in mir zu hinterlassen. Als sei die Zeit hier unten nicht aufgehoben, aber machtlos geworden. Ich habe mich an den Tisch gesetzt, das Notenheft aufgeschlagen, habe den Bleistift in die Hand genommen, habe versucht, so lange den Atem anzuhalten, bis ich etwas hören würde. Aber es blieb still. Totenstill. So dass ich Angst bekam, in mir sei etwas abgestorben und ich trüge einen Leichnam mit mir herum. Von dem ich schwanger war. Ich habe es mir angewöhnt, obwohl ich mich deshalb verachte, auf die Schritte deines Bruders zu warten, wenn er herunterkommt und mir das Essen bringt, das ihr oben heimlich für mich zubereitet habt. Ich wage es nicht, deinem Bruder in die Augen zu blicken, wenn er... Und er tut es so selbstverständlich, als sei es eine alltägliche Pflicht, den Toiletteneimer mit meinem Kot hinausträgt, Die Worte zwischen uns werden von Tag zu Tag harmloser. Als hätten sie ihre Schärfe verloren in der Wiederholung. Wenn ich alleine bin, wenn ich den Strich in die Wand geritzt habe, wenn ich das Licht lösche und in der Dunkelheit Angst bekomme, nicht mehr vorhanden zu sein, höre ich es wieder. Den Herzschlag in mir. Warten Sie, ich trage das Tablett hinaus. Nein, nein, Sie brauchen mir nicht zu helfen. Setzen Sie sich wieder in den Sessel. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Es macht keine Umstände. Ich habe eine Kaffeemaschine. Stark oder schwach? Es ist eine ungehörige Frage. Ich bin mir dessen bewusst. Aber sind Sie glücklich mit Ihrer Freundin? Werden Sie sie heiraten? Wahrscheinlich werden Sie sich fragen, wieso ich mir als Lehrerin so ein teures Altersheim leisten kann. Ja, es ist teuer. Ich habe in mir im Alter einen Hang zum Luxus entdeckt. Schäme mich deshalb nicht. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich sehr einfach gelebt. Wir lernten uns am Meer kennen. Ich war 40 Jahre alt, er schon über 60. In meinen Ferien fuhr ich immer ans Meer. Ich habe die Milch vergessen. Vielleicht habe ich damals zum letzten Mal den Makel in mir entdeckt, von dem ich schon lange wusste, dass er vorhanden war. Der Mann verliebte sich in mich und ich nicht in ihn. Die Unfähigkeit, einen anderen Menschen lieben zu können. Es gibt nichts, was mich dafür entschädigen kann. Der Mann wurde bald darauf krank und starb. Er verbrachte mir sein Vermögen. Wie ungeschickt von mir. Es macht nichts. Ich lasse das morgen reinigen. Bleiben Sie sitzen. Ich trat die Erbschaft an. Bis heute weiß ich nicht, ob ich es hätte tun dürfen. Thy bosom is endured with all hearts, which I by lacking have supposed dead. And there reigns love, and all love's loving parts, and all those friends which I thought buried. Während ich dir das Sonett vorlas, davon sprach, dass ich es vertonen wollte, während ich beim Vorlesen wissen musste, dass du kein Wort verstehen würdest und es dennoch bis zum Ende las, wanderten deine Blicke durch den Raum, in dem ich seit Tagen oder Wochen lebe, esse, schlafe, in dem meine Gedanken entstehen und absterben als Eintagsfliegen, deren Leben so kurz ist, dass es glücklich sein muss. Deine Blicke waren neugierig, als suchtest du in jedem Winkel des Raumes ein Geheimnis, das ich vor dir verbarg. Sie waren kritisch, als wärst du mit vielem, was du sahst, nicht einverstanden. Obwohl ich, bevor du kamst, die schmutzige Wäsche unter das Bett geschoben hatte, die Notenhefte übereinander gestapelt, mein Hemd zugeknöpft und mein Haar mit meiner Spucke geglättet hatte. And there reigns love and all love's loving parts and all those friends which I thought buried. Du hast dich aufs Bett gesetzt. Vorsichtig. Du hast nur auf der Bettkante gesessen. Und deine Hände hast du vor dir gefaltet, als wolltest du sie daran hindern, sich zu bewegen. Du hast gelächelt oder versucht, es zu tun, als hättest du verstanden, was ich vorgelesen hatte. Und je länger ich dich ansah, wobei ich es vermied, dass unsere Blicke sich zu oft trafen, glaubte ich dir. Sie warten oben auf mich, hast du gesagt. Und bist wieder aufgestanden. Ich legte meinen Finger auf meine Lippen. Du hast genickt. Ich verstehe. Sie müssen gehen. Sie waren schon zu lange hier. Das ist nicht gut für Sie. Werden Sie morgen wiederkommen? Ich weiß, es warten keine wichtigen Termine auf Sie. Ich will Ihnen ein Buch mitgeben. Bin mir sicher, Sie können die englische Sprache. Ich werde Sie erst bezahlen, wenn Sie wiederkommen. Lesen Sie das Buch wie eine Akte eines Kriminalfalles. Ich habe viele Stellen unterstrichen mit Bleistift. Ich bringe Sie hinaus. Es ist schon dunkel. Haben wir so lange geredet? Sie sind mit dem Fahrrad gekommen. Ich hebe es auf. Es macht nichts, wenn ein Buch Flecke bekommt. Sind es Altersflecke? And there reigns love, and all love's loving parts, and all those friends which I thought buried. Sie werden diese Zeilen in dem Buch finden. Ich habe Musik und die englische Sprache unterrichtet. Ich weiß nicht, was Sie von mir denken. Sie werden mich für eine überspannte alte Jungfer halten. Das bin ich auch. Wenn ich die Treppen hinuntergestürmt bin, wenn ich die Haustür geöffnet habe und rausgelaufen bin, in den Morgen, der feucht war vom Tau, ich war ein fröhliches Kind. Ich bin auf der Suche nach ihm. Was werden Sie heute Abend noch unternehmen? Gehen Sie mit Ihrer Freundin ins Kino? Ich erwarte Sie. Wann kommst du zurück? Es dauerte lange, bis ich es wagte, deinen Bruder nach dir zu fragen, als du nicht mehr zu mir in den Keller hinunterkamst. Ich brauchte dazu meinen ganzen Mut oder nur noch meine Verzweiflung, die ich, anstatt mich gegen sie zu wehren, als meine Verbündete behandelte, mit der ich meine Nächte verbrachte. Als dein Bruder sagte, du wärst in den Ferien zu deiner Tante gefahren, die auf dem Land und dort in Sicherheit lebte, begann ich, mir deine Tante vorzustellen, die ich vielleicht, weil ich sie beneidete, mit schlechten, unfreundlichen Eigenschaften ausstattete, sodass du bald genug von ihr haben, die Ferien abbrechen und zurückkommen würdest. Die Tage beginnen, unwirklicher zu werden. Die Stunden dehnen sich zu unerträglichen, nicht endenden Zuständen oder schrumpfen zusammen zu einem schrecklichen Augenblick. Die Nächte stürmen mit ihren Träumen auf mich ein, dass ich atemlos aufwache. Meine Stimme versagt, wenn ich die Wände anschreie, um sie zum Einsturz zu bringen. Schon lange höre ich statt der Töne, die mir vertraut waren, nur noch ein schrilles, hysterisches Pfeifen in mir, das meine Trommelfelle durchlöchert und mich daran hindert, meine Arbeit zu tun, von der ich gehofft hatte, sie würde mich nicht im Stich lassen. Sie hat mich im Stich gelassen. Wenn dein Bruder kommt, zwinge ich mich, freundlich zu sein, weil er freundlich ist. Und der einzige Mensch, dem ich in die Augen blicken kann, Sind Sie es? Ich wollte nur sicher sein, dass Sie gut nach Hause gekommen sind. Es ist spät, ich weiß. Um genau zu sein, es ist 10 Minuten nach Mitternacht. Sie müssen mich entschuldigen. Ich schlafe nicht vor 3 Uhr ein. Und auch dann ist mein Schlaf so leicht, dass jedes Geräusch ihn vertreiben kann. Ich lege meinen Wecker unter ein Kissen, damit ich sein Ticken nicht höre. Bleiben Sie bitte am Apparat. Ich habe mir bei unserem Nachtdienst eine Schlaftablette erbeten. Danke. Der Grund, warum ich Sie so spät noch anrufe, wird Sie nicht überzeugen. Haben Sie das Buch gelesen, das ich Ihnen gab? Ich will es nicht zurückhaben. Verbrennen Sie es oder schenken Sie es Ihrer Freundin. Aber vergessen Sie nicht, die Bleistiftstriche auszuradieren. Ich habe das Schlafmittel eingenommen. Ich habe kein Vertrauen zu ihm. Ich brauche ein Mittel, das mit einem Schlag mein Bewusstsein auslöschen kann. Wenn ich früher nicht schlafen konnte, als ich jünger war und mutiger, habe ich meinen Mantel angezogen und bin durch die Straßen gegangen, die nachts menschenleer sind. Ich habe die Fenster beobachtet, hinter denen Licht brannte. Ich habe mir vorzustellen versucht, wer hinter den Fenstern wohnte und noch wach war wie ich. Ich ging so weit, mir vorzustellen, was diese Menschen hinter den erleuchteten Fenstern redeten. Ob sie, wenn sie aufstanden und das Licht löschten, sich umarmten. Ich blieb stehen und wartete, bis das Licht verlöschte. Dann ging ich weiter. Am frühen Morgen kehrte ich zurück in meine Wohnung. Ich bereitete mir ein Frühstück und verließ die Wohnung wieder, um zur Arbeit zu gehen. Das Mittel scheint zu wirken. Ich werde gleichgültiger. Werden Sie morgen kommen? Um diese Frage zu stellen, habe ich Sie angerufen. Können Sie schlafen? Hier auf dem Land krähen die Hähne. Arbeiten Sie? Sie müssen arbeiten. Glauben Sie nicht, dass ich ständig an Sie denke. Hier gibt es viel zu tun. Ich füttere die Hühner und abends treiben wir die Kühe in den Stall. Schreiben Sie Ihre Träume auf? Sie haben es versprochen. Wenn ich ab und zu doch an Sie denke, muss ich lachen. Meistens geschieht es, wenn ich in den Spiegel sehe. Sie sollten Ihr Haar nicht mit Spucke glätten? Sorgen meine Leute für Sie? Sie müssen essen. Ich tue es auch. Ich habe Sie vom Fenster aus kommen sehen. Ich dachte, ich gehe Ihnen entgegen. Es ist ein schöner Tag. Ich habe nicht geglaubt, dass Sie wiederkommen. Geschah es wegen des Geldes? Ich hätte den Betrag in jedem Fall an Sie überwiesen. gehen Sie voraus. Sie kennen jetzt den Weg. Oben werde ich Ihnen den Scheck geben, den ich vorbereitet habe. Danach können Sie entscheiden, ob Sie bleiben wollen. Auf den Briefumschlag hast du nur den Buchstaben K geschrieben. Als dein Bruder mir den Brief gab, ich ihn öffnete und den aus einem Schulheft gerissenen Zettel herauszog, als ich deine Schrift sah und glaubte, sie wieder zu erkennen, obwohl ich sie nie zuvor gesehen hatte. Und noch bevor ich ein Wort gelesen hatte, hatte ich die Vorstellung, die Gegenstände in diesem Raum, in dem ich mich verberge, würden ihre Schwere, die sie verloren hatten, so dass sie leicht über dem Boden zu schweben schienen und kein Verlass mehr auf sie war, zurückgewinnen, sich wieder fest auf den Fußboden niederlassen und den Händen ihren Widerstand entgegensetzen. Ist das das Gefühl, das wir Glück nennen? Ich weiß, dass du heute zurückgekommen bist, dass du da oben, unerreichbar für mich, herumläufst, lachst, redest, von deinem Bruder geärgert, von deiner Mutter zurechtgewiesen, von deinem Vater getröstet wirst. Während ich darauf warte, deine Schritte auf den Treppenstufen zu hören, schnell, flüchtig, ungeduldig und doch im letzten Moment zögernd. Die Zeit ohne dich war finster. Ich habe mit der einen Hand die andere festgehalten, um sie am Zittern zu hindern. Nicht einmal die Musik. Nicht die hörbare, die mir verboten ist, da jeder Ton uns verraten könnte. Nein, die nicht hörbare, die keinen Anfang und kein Ende hat. Hat die Zeit der Sklaverei überlebt. Es ist ein Unterschied, ob man sich zum ersten Mal sieht oder das zweite Mal. Habe ich mich verändert? Setzen Sie sich. Ich habe bei einem Schriftsteller gelesen, dass wir im Schlaf das Sterben üben. Sie wollen stehen bleiben? Der Scheck? Nehmen Sie ihn. Nein, es ist nicht zu viel, es ist angemessen. Da Sie sich doch setzen, nehme ich an, Sie wollen bleiben. Das freut mich. Wie weich die Luft ist. Als wolle sie einen trösten. Als Kind bin ich in den Kastanienbaum geklettert. Er stand vor unserem Haus. Es war noch vor dem Krieg. Ich bin bis in seine Spitze geklettert, so weit, bis sich die Äste unter mir bogen. Ich wollte den Wind spüren. Er brachte die Blätter zum Reden. Das Schlafmittel hat nur 2 Stunden vorgehalten. Ich lag bis zum Morgen wach. Die Gedanken, verstehen Sie? Gegen morgen werden sie gefährlich. Der Mann, von dem ich reden will, heißt Kolja. Ich erwarte nichts von Ihnen. Ihr Schweigen genügt mir. Sie sehen, ich habe mich auf Ihr Kommen vorbereitet. Ich habe ein Kleid angezogen, das seit Jahren unberührt in meinem Schrank hing. Ich habe für Sie ein Glas Orangensaft auf den Tisch gestellt. Werden Sie mir beim Frühstück Gesellschaft leisten? Sie müssen mich entschuldigen. Seit ich allein lebe, habe ich begonnen, mich gehen zu lassen. Es ist gefährlich, weil es mir nicht mehr auffällt. Es begann damit, dass ich morgens im Bademantel frühstückte. Später trank ich nur noch im Stehen eine Tasse Kaffee, bevor ich die Wohnung verließ. Es kam vor, dass ich zwei nicht zueinander passende Strümpfe anzog. Oder vergaß, das Wasser im Badezimmer abzudrehen. Der Mann war Musiker. Er komponierte. Und er war jung. Ich auch. Es war eine mondlose Nacht, nicht weil Wolken am Himmel waren, weil der Schatten der Erde auf dem Mond lag. Die Dunkelheit war weich und undurchdringlich. Die Gerüche der Blumen, der Gräser und der Erde zogen ihre Spuren durch sie. Wir hörten das Aufflattern eines Vogels im Geäst des Baums. Ich weiß nicht, was du getan hast, um die Zustimmung deiner Eltern zu erreichen. Es war gefährlich, in den Garten zu gehen. Hätte mich jemand gesehen und Fragen gestellt, hätte mich jemand gehört und Fragen gestellt, wären wir alle verloren gewesen. Aber es war dunkel und wir flüsterten nur. Es war dein Geschenk zu deinem 16. Geburtstag. Für mich. Wenn wir auch nur eine Stunde draußen waren und nur in der Nacht, als ich die Luft einatmete, als ich den Wind nicht nur auf der Haut spürte, ihn auch hörte im Rascheln der Blätter, als ich hoch über mir das Weltall wusste, empfand ich eine unbändige Lust, hochzuspringen, die Arme von mir zu werfen. Und laut zu schreien. Ich tat es nicht. Aber es war schwer, mich zu bändigen. Wir kennen nur die Sehnsucht nach der Freiheit. Die Freiheit selbst kennen wir nicht. In dieser Nacht habe ich sie kennengelernt. Habe ihr ins Gesicht gesehen, habe sie berührt, in der Luft und unter meinen Füßen, habe sie in der Wärme des Windes gespürt. Und in deinen geflüsterten Worten wiedererkannt. Wir setzten uns auf die Bank unter dem Ahornbaum. Wir haben die Schmetterlinge geweckt und in der Dunkelheit ihren Flügelschlag gehört. Wir haben uns nicht berührt. Nein. Aber als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, habe ich dich mit meinem Blick aufgefangen. Du warst eine Silhouette vor dem schwarzen Hintergrund. Du warst ein Schatten im Schatten des Baumes. Du warst eine Stimme und unsere Worte begegneten sich in unserer Mitte. Du warst da. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie keine Fragen gestellt haben. Woher nehmen Sie diese Geduld mit mir? Dies wollte ich Ihnen geben. Nein, öffnen Sie die Schachtel nicht, erst wenn Sie zu Hause sind und ich wieder allein bin. Wenn ich sterbe, und es wird bald sein, werden die wenigen Möbel, die ich noch besitze, verkauft oder zerschlagen und meine persönlichen Sachen werden weggeworfen. Ich habe keine Angehörigen. Mein Bruder blieb unverheiratet wie ich und starb vor 3 Jahren. Ich brauchte Zeit, um sie kennenzulernen. In der Schule hatte ich es mit Kindern zu tun. Bei Erwachsenen fehlt mir die Übung. Ich möchte nicht, dass der Inhalt dieser Schachtel verloren geht. Es ist schwer. Helfen Sie mir. Ich will Sie bitten. Und deshalb habe ich Sie kommen lassen. Deshalb habe ich Auskünfte über Sie eingeholt. Ich will Sie bitten, diese Schachtel mit Ihrem Inhalt aufzubewahren. Sie brauchen sie nicht zu öffnen, wenn Sie nicht wollen. Es sind Briefe, Aufzeichnungen. Es wird Sie vielleicht nicht interessieren. Die Aufzeichnungen haben mein Leben begleitet. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie mit mir zugrunde gehen. Es sind die Briefe des Mannes, von dem ich sprach. Koljas Briefe. Werden Sie sie aufbewahren? Werden Sie ihnen irgendwo in Ihrer Wohnung einen Platz einräumen, wo sie unbeachtet weiter existieren können? Vielleicht ist es falsch. Vielleicht sollte die Geschichte mit meinem Tod enden. Die Briefe haben mir geholfen, Jahr für Jahr weiterzuleben. Egoismus. Alles, was wir tun, muss notwendig egoistisch sein. Es ist wahrscheinlich nur der Wunsch, nicht ganz vergessen zu werden. Denn wenn Sie zufällig die Schachtel in Ihrer Wohnung entdecken werden, Jahre später, werden Sie an mich denken müssen. Als er die Briefe schrieb, war er jung. Er ist es geblieben. Weil er jung starb. Helfen Sie mir. Ich will es nicht. Ich will nicht, dass er vergessen wird, als hätte er nie gelebt. Die Briefe sind der Beweis. Der Beweis, dass es ihn gegeben hat. Ich schlafe ruhiger, seit wir im Garten waren. Ich schlafe ruhiger, seit ich begonnen habe, dir von meinen Eltern und den Geschwistern zu erzählen. Wenn ich dennoch in der Nacht erwache, spreche ich zu ihnen. Ich versammle ihre Schatten um mich, den meines Vaters, meiner Mutter Die meiner Brüder und der Schwester? Ich rede mit ihnen. Den Verschollenen, den abhanden gekommenen, die sich so weit von mir entfernt haben. Ich versuche, das Zauberwort auszusprechen, das den Verschollenen den Weg weist. Ich atme ruhiger. Ich höre sie wieder. Die unhörbare Musik ohne Anfang und Ende. Ich warte geduldiger auf die Schritte, die dein Kommen ankündigen. Der Schmerz ist milder geworden, wenn du wieder gehst. Meine Gedanken sind langsamer geworden und ruhen sich aus wie die Vögel in ihren Schlafbäumen. Das verdunkelte Fenster verwandelt sich zu einem Blick über das Meer. Ich arbeite wieder. And there reigns love, and all love's loving parts, and all those friends which I thought buried. Wenn du das nächste Mal kommst, zeige ich dir das Notenblatt. Und unsere Musik wird das Haus durchfluten. Als wir aus dem Bunker kamen, sahen wir den Feuerschein am Himmel. Geben Sie mir Ihre Hand. Ihre Hand ist warm. Es ist lange her, dass mir jemand seine Hand überlassen hat. Wenn die Sirenen einen Angriff ankündigten, machten wir uns auf den Weg in den Bunker. Er kam nicht mit. Er hieß Kolja. Er konnte nicht mitkommen. Meine Eltern hatten ihn in unserem Keller versteckt. Er hat sich geweigert, mir sein Alter zu verraten. Von meinem Vater erfuhr ich es doch. Er war 22 Jahre alt. Er blieb 8 Monate bei uns. Unter uns, im Keller verborgen. Er konnte nicht mitkommen. Verstehen Sie? Ich habe noch nie mit einem fremden Menschen darüber gesprochen. In den Trümmern fand mein Bruder diese Schachtel mit seinen Briefen. Wie durch ein Wunder unversehrt. Er hat sie mir, als er noch lebte, nicht gegeben. Er hat sie mir nicht gegeben. Verstehen Sie? Als wir aus dem Bunker kamen, sahen wir den Feuerschein am Himmel. Als wir uns unserem Haus näherten, sahen wir, dass es nicht mehr existierte. Verstehen Sie? Wir konnten niemandem sagen, dass sich unter den Trümmern ein Mensch befand, dass sich jemand in unserem Haus verborgen gehalten hatte. Wir mussten schweigen, um uns zu retten. Die Trümmer unseres Hauses waren sein Grab. Der Krieg war erst ein Jahr später zu Ende. Ein Jahr lang ging ich an diesen Trümmern vorbei. Jeden Tag. Das war Koljas Briefe. Hörspiel von Adolf Schröder. Es sprachen Rosemarie Gerstenberg und Matthias Kahler. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Nana Rademacher. Regie Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2001. Redaktion und Dramaturgie Sibylle Becker-Gröll.